Darüber hinaus war die Ermordung oder Zwangsumsiedlung der traditionellen indigenen Eigentümer dieser tropischen Waldlandschaften, beispielsweise der Dschirbal, nicht nur moralisch verwerflich, sondern der damit verbundene Verlust an ökologischen Kenntnissen und traditionellen Methoden der Landnutzung belasten, wie wir in Kapitel 13 noch genauer erfahren werden, bis heute die gefährdeten Lebensräume der Region. Mit diesen Beispielen kratzen wir nur an der Oberfläche, wenn es um die zunehmende Waldvernichtung und Landumwandlung geht, die überall in den Tropen stattfand, als Regierungen, Grundbesitzer und Unternehmen möglichst viel Gewinn aus den regionalen und globalen Produktions- und Verbrauchermärkten ziehen wollten. Die neuen globalen Kapital- und Warenkreisläufe sowie die Nachfrage nach umgewandelten tropischen Landflächen übten auch weiterhin Druck auf die in den Tropen lebenden Arbeitskräfte und Migranten aus. Die Abschaffung der Sklaverei hatte nicht zwangsläufig zur Folge, dass solche Tätigkeiten nun vollkommen freiwillig erfolgten. Auch nach der formellen Abschaffung konnten versklavte Afrikaner gezwungen werden, in vieljährige Ausbildungsverhältnisse einzutreten und wiederum ohne Bezahlung viele Stunden zu arbeiten. Als diese Praxis 1838 schließlich endete, sahen sich die Grundbesitzer anderswo nach Arbeitskräften um. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden viele tausend Männer aus dem tropischen Südchina und von den Pazifikinseln zum Abschluss von Verträgen gezwungen, die fast einer Versklavung gleichkamen. Häufig mussten sie lebensgefährliche Arbeit in peruanischen Guano-Lagerstätten verrichten, die den Dünger für die landwirtschaftliche Revolution in Europa lieferten. Wie wir aus historischen Aufzeichnungen wissen, zogen von Anfang des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts mehr als 1,5 Millionen Arbeiter aus Südindien auf Plantagen in den britischen, französischen und niederländischen Kolonien in der Karibik, in Südafrika, auf Inseln im Indischen Ozean wie Réunion und Mauritius sowie in Sri Lanka, Myanmar und auf den Fidschi-Inseln. Die Verträge über die Vertragsknechtschaft, auf der das System basierte, wurden zwar angeblich freiwillig abgeschlossen, sie beuteten aber Menschen mit niedriger gesellschaftlicher Stellung im indischen Kastensystem aus, boten schlechte Arbeitsbedingungen und waren häufig in beträchtlichem Ausmaß mit Zwang verbunden. Im Hochland Sri Lankas mussten Tamil sprechende Arbeitskräfte auf britischen Teeplantagen arbeiten, wo die einheimischen singalesischen Bauern die Arbeit verweigert hatten. Sie wurden dort schlecht behandelt, und das dürfte zu den ethnischen Konflikten beigetragen haben, mit denen die tropische Insel bis heute zu kämpfen hat. Ein häufig vergessener Teil der deutschen Kolonialgeschichte betrifft die fast 200.000 Menschen, die zwischen 1863 und 1919 als Vertragsarbeiter aus Neuguinea, von den Salomonen, von den Banks- und Torres-Inseln und aus anderen Regionen in andere Teile Neuguineas nach Australien, Fidschi, Samoa und Neukaledonien zwangsumgesiedelt wurden und dort auf Plantagen oder an anderen Orten arbeiten mussten. Möglicherweise starb bis zu ein Viertel dieser Menschen während der Laufzeit ihrer Verträge. In Teilen Südostasiens waren eingewanderte chinesische Investoren, Grundbesitzer und Arbeiter im 20. Jahrhundert ein bedeutender Faktor für den Kautschukanbau. Ende des 19. Jahrhunderts wanderten italienische Arbeiter auf die Kaffeeplantagen in Brasilien, und Anfang des 20. Jahrhunderts begann mit der Einwanderung philippinischer Arbeiter als Obstpflücker in Hawaii die Entstehung eines Arbeitskräfteexportmarktes für dieses tropische Land.